Wir haben noch zwei Anträge, wo sich die Antragsteller geeinigt haben, dass es sich um den gleichen Gegenstand handelt, diesen Gegenstand gemeinsam behandeln und abstimmen zu lassen. Und zwar geht es darum, das Newsforum auf nur, also den Zugang vom Newsforum auf die Mailingliste nur lesend zu gestatten, nicht schreibend. Das ist einmal Antragsteller Dirk und einmal Antragsteller mich. Und deshalb stellt Dirk das vor. Ja, es gab die Diskussion in den letzten Wochen, Monaten. Es gab sie eigentlich immer wieder mal. Wie ist das mit dem Newsforum? Bisher wird unsere Mailingliste an das Newsforum weitergeleitet und man kann sich auch beim Newsforum eintragen und von daraus dann drauf schreiben. Das bedeutet im Endeffekt, dass es keinerlei Administrationsmöglichkeiten vernünftiger Art für uns gibt, das Newsforum. Das heißt, man kann auch Leute, die sich jederzeit im Newsforum immer wieder anmelden und immer wieder neu schreiben, und das gibt es keinerlei Kontrollmöglichkeit oder zu sagen, nee, du darfst jetzt mal eine Zeit lang nicht schreiben. Dafür müsste man immer erst an die Bundes-IT gehen. Dort neben dem Administrator, der müsste das machen. Das ist natürlich viel schneller, hat derjenige sich einfach mit dem gleichen Account wieder einen neuen angelegt, mit dem gleichen E-Mail-Adresse. Das würde man damit unterbinden. Wir würden immer noch gewährleisten, dass man übers Newsforum lesen kann. Das heißt, wir schließen keine Leute aus, dass sie auf einmal nicht mehr mitbekommen, was hier passiert. Wer also in ein Newsforum reingeht, kann weiterhin alles lesen, was wir schreiben. Aber er kann darüber nicht mehr schreiben. Er muss sich bei unserer Mailingliste anmelden. Dazu muss man sagen, dass während der Zeit, während ich jetzt dabei bin, es keinerlei auf der Mailing, wir nicht einmal irgendjemand darunter geworfen haben oder so. Also selbst das ist nicht passiert bisher. Aber es wäre dann eine Möglichkeit, wenn wir Trolle haben, die man es eindeutig nur dafür da gegen uns agieren, beziehungsweise mal nur rumtrollen wollen, die könnte man dann eben runterschmeißen und deren E-Mail-Adresse entsprechend auch blocken und sagen, der kann nicht mehr. Wir könnten auch mal sagen bei Leuten, man müsste auch gar nicht so weit gehen, man könnte auch sagen, du kannst jetzt mal eine Zeit lang nicht. Also hör mal, so geht das nicht weiter mit deinem Tonfall, mit deiner Art. Wir sperren dich mal für 2 Wochen oder sozusagen, und wenn das gewünscht ist, um die Leute mal ein bisschen zur Raison zu bringen. All diese Möglichkeiten sind nicht da, wobei das Sperren wahrscheinlich eine Ordnungsmaßnahme wäre und müsste dann sowieso über den Landesverband allerdings gehen. Also ganz kurz nur, das Sperren ist keine Ordnungsmaßnahme, müsste aber trotzdem über den Landesverband gehen. Beziehungsweise der müsste dann sozusagen das virtuelle Hausrecht auf den Kreisverband übertragen und dann könntet ihr das selbst machen. Das ist das eine. Das zweite ist, es muss nicht unbedingt geblockt werden, sondern es kann auch moderiert werden. Das heißt also, wenn wir einen Moderator haben, der dann diese Beiträge einfach mal liest, und dann ist das fertig, derjenige dann eben auch die Möglichkeit zu sortieren, ja, und das dann eben sicherlich auch in Absprache, also nicht alleine, sondern in Absprache entweder mit mindestens einem zweiten Moderator oder in Absprache mit dem Vorstand, dann eben zu sagen, jo, das war nun durch, oder nee, das ist unter der Gürtellinie, das kommt hier nicht durch. Ja, das halte ich also für durchaus sehr sinnvoll. Weitere Anmerkungen? Nee, abstimmen und Pizza holen. Ich möchte jetzt nicht durch den Druck des Pizzamenschen. Wir haben uns nicht abgesprochen an der Stelle. Die Diskussion ja abwürgen. Also die Mailingliste ist ja doch schon eins unserer zentralen Organe, unserer zentralen Mitteilungsaustauschwerkzeuge und sollte dementsprechend schon pfleglich behandelt werden. Joachim, bitte. Ich frage mich schon, obwohl natürlich auf unserer Mailingliste die Kommentare von Arno oder jetzt auch Piranche mitlesen und sie mich auch nerven. Es kostet Zeit einfach, ne? Stört mich. Trotzdem frage ich mich, ich bin mir da ganz unsicher, frage ich mich, ob eine solche Maßnahme wegen dieser 2 Personen oder 2 Namen, die da regelmäßig auftauchen, gerechtfertigt ist. Ja, also gleich auch als Antwort dazu. Im Moment ist es so, dass über das Newsforum die Hemmschwelle, irgendwas zu schreiben, praktisch nicht vorhanden ist, weil man kann da praktisch anonym reingehen und muss nichts und niemandem gegenüber seine E-Mail-Adresse angeben und sowas. Das heißt, es ist natürlich auch für Trolle sehr niederschwellig, da irgendwo sich rumzuwursteln und zu büßen. Und mit der Sache, dass wir sagen, im Sync-Forum schalten wir das auch nur lesbar. Wer schreiben will, soll sich gefälligst wenigstens bei uns anmelden, bauen wir die Schwelle ein bisschen höher. Das heißt, so die ganzen niederschwelligen Trolle, die sich so gar nicht trauen, irgendwo zuzugeben, wer sie eigentlich wirklich sind und wer dahinter steckt und auch nicht einem Admin oder sowas gegenüber, die packen wir da mal raus. Und wir schaffen die Möglichkeit. Weil ich meine, bisher sehe ich, wir haben Trolle bei uns auf der Liste, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt sperren. Da kann man persönliche Filter setzen, wenn man die nicht lesen will. Aber wir schaffen uns eine Möglichkeit, falls es irgendwann mal extremer oder schlimmer wird, auch überhaupt irgendwo einzugreifen. Im Moment können wir das nicht. Das ist so praktisch die Grundidee. Achim, wir haben X-Pack. Es sind aber eben doch nur zwei Namen, die auftauchen. Vielleicht sind das auch zwei Menschen, also mehrere Menschen, die. Ja, und müssen Piraten deswegen schon sagen, wir holen einen Knüppel raus. Also es gibt auch, oder angesprochen das auch auf der Mailliste, angemeldete Piraten, die hier zum Kreisverband gehören, die uns oder manche von uns auch Zeit kosten, ja, mit denen, die sie schreiben, die sie in die Länge ziehen und wo wir uns auch wenn wir wünschen würden, komm jetzt, halt doch mal die Fresse, irgendwie, das soll mal gut sein. Weiß ich nicht. Ja. Zuerst der X-Pack, dann die Andrea, dann Christian und Leben. Es gibt, wenn ich mich nicht völlig irre, auch die Möglichkeit, den Sync auf moderiert zu stellen, wo du dann nochmal eine andere Möglichkeit hast. Also da musst du nicht den langen Weg über die Bundes-IT gehen, sondern kannst es auch irgendwie als lokaler Mailinglistenadministrator Leute dann im Zweifelsfall wegsperren, ohne halt die lange Tour zu machen. Ich kenne mich damit nicht so hundertprozentig aus. Dann müssen wir bei hier unseren KI-Troll fragen, der macht das ja auf der NRW-Liste. Ich weiß aber, dass der immer sagt, dass das wohl die beste Lösung ist, weil du das halt dann auf dem schnellen Dienstweg halt selbst machen kannst, ohne halt komplett das Newsforum rauszusperren. Andrea. Ja, nochmal dein Kommentar, gleich die Knüppel rausholen. Wir wollen ja noch gar nicht die Knüppel rausholen, aber wir wollen schon mal das Potenzial haben, ein Knüppel rausholen zu können. Nur mal zeigen. Ich meine, nicht auf Knüppel. Es geht ja überhaupt gar nicht darum, jetzt irgendwelche Leute direkt in die Mailingliste zu sperren. Nur genau, man sollte die Möglichkeit haben, wenn es irgendwann mal noch. Der Christian. Ja, also um deine Frage zu beantworten, ob das sein muss, ja. Danke. Wenn du dir die Anzahl oder anders, dir sind da jetzt ein paar Namen aufgefallen aus dem Newsforum. Nennst du mir kurz ein paar Namen von Autoren sinnvoller Beiträge aus dem Newsforum? Ich kann gar nicht unterscheiden, was aus dem Newsforum kommt und was nicht. Naja, aber normalerweise sieht man das eben anhand der Absenderadresse. Ja, und wenn du mal darauf achtest, wirst du feststellen, dass die Quote, der Trollbeiträge dabei, sagen wir mal, größer 99% liegt. So, das heißt also, eigentlich sperrst du damit keinen aus, ja, sondern wirklich nur diejenigen, die nur stören wollen. Insofern halte ich das also für überhaupt nicht schädlich, das auf diese Weise zu tun. Und es nimmt im Vergleich zu dem, was der X-Pack gerade eben nochmal vorgeschlagen hat, natürlich auch den Aufwand dort weg, weil ich davon ausgehe, dass diejenigen, die uns dort jetzt über das Newsforum trollen, das über die normale Mailingliste oder über die normalen Funktionen dort nicht tun werden. Das heißt, die müssen wir dann schon nicht wegmoderieren. Ja, also es ist einfach dann auch eine Frage des Aufwands. Wenn der KI wieder Spaß dran hat, das irgendwie für zig Listen zu machen, dann können wir ihn ja fragen, ob er das unsere auch noch macht. Ja, aber unter normalen Umständen würde ich sagen, der hat wahrscheinlich auch noch so ein, zwei andere Dinge zu tun. Den könnten wir damit auch in Frieden lassen. Und ich wüsste nicht, wer das dann hier ansonsten sinnvollerweise in dem Maße tun soll. Denn wenn man dann wieder guckt, wie viel tatsächlich getrollt wird von innerhalb der Mailingliste, also über die ganz normalen Mail-Accounts, das hält sich dann doch in sehr, sehr engen Grenzen. Schön. Ach, das ist ja mal ein Thema. Genau, ja. Richtig. Also ich verstehe diesen Antrag von Thorsten insofern, dass wir uns einfach quasi selbst ein Werkzeug in die Hand geben für den Fall der Zelle, für die Zukunft, falls es dann mal ausarten sollte. Das muss ja nicht jetzt sofort auch zähnefletschend angewandt werden, aber einfach in der Hinterhand zu haben, dass es in Zukunft möglich ist, solche Extremfälle dann zu behandeln. Daher würde ich den Antrag annehmen. Als nächster ist der Markt dran. Ja, ich weiß gar nicht, also Ruben hat vollkommen recht und ich finde, wenn wir dieses Werkzeug in der Hinterhand haben, so als Ultima Ratio, mir kam nicht ein interessanter Gedanke, den ich euch jetzt einfach nicht vorenthalten konnte, dass durch diese Trollversuche auch, das ist einerseits Übung, man kann es auch als Übung verstehen, unser eigenes Kommunikationsverhalten da anzupassen und gleichzeitig ist es auch Indikator, wie dann der Kreisverband so im Mittel oder seine Mitglieder darauf reagieren, wie unser Zustand so gerade ist. Also es gibt möglicherweise andere Kreisverbände, ich habe das schon mal auf Mailinglisten beobachtet, wie das dann so richtig abgeht, wo dann auch Mitglieder des Kreisverbandes voll eingestiegen sind und ich finde es sehr beruhigend und immer wieder bewundernswert, wie das auf unserer Mailingliste dann doch in Grenzen bleibt und auch nach einer gewissen Zeit der Aufregung wieder abebbt und man das als ganz normales Phänomen abtun kann und alles friedlich bleibt und wir uns danach nicht an die Gurgel gehen. Danke, Marc. Der Dannenwut, dann der Dirk. Ja, also dieser Vorschlag ist kein Knüppel. Knüppel sieht ganz anders aus, wenn man das in dem Bereich machen will, sonst sperrst du das nämlich wirklich. Und ich brauche diese Beiträge von Pierantier und Arno BLN nicht, genauso wenig. Es gab nochmal schon mal jemand anders, der da oder die da rumgetreut hatte vor einem Jahr ungefähr. Dann hat man dann auch nichts mehr gehört irgendwann. Ich finde, die sollen sich schon die Mühe machen, unsere Mailingliste zu abonnieren. Und nicht einfach nur bequem ins Sinnforum reingucken, sich eben direkt aussuchen oder einen aufmachen und sich über alles anderes kümmern. Wer nämlich die Mailingliste abonniert, kriegt auch alle anderen Mailings. Und das ist, was jedenfalls einige Piratenmitglieder in Dortmund betrifft und deren Mails, ist das die gerechte Strafe für die beiden Trolle, dass sie dann da recht weiter und Namen nur zu lesen wirst. Keine Namen hier. Deshalb bin ich dafür, nicht mehr daran zu nehmen. Dankeschön. Wenn es nur darum ginge, dass wir das lesen müssen, fände ich das gar nicht mal so schlimm. Was für mich ein viel größeres Problem ist, dass unsere Mailingliste ja öffentlich ist und auch über das Newsroom ja auch weiterhin bleibt. Das heißt, es liest Presse mit, es lesen Bürger mit. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Bewohner, wir lesen so einen Haufen Leute mit, die das auch lesen. Die können aber gar nicht unterscheiden häufig. Genau wie du gerade selbst, du kannst auch schon nicht unterscheiden, wer kommt vom Newsforum, wer nicht. Das fällt für Außenstehende häufig noch schwieriger. Das heißt, die wissen nicht, ist der da gerade schreibt, vielleicht ein echter Pirat oder nicht. Der da mal wieder anfängt, irgendeine rechtsradikale oder sagen wir mal, zumindest rechtspopulistische Position, ist das vielleicht einer von den Piraten? Ist das vielleicht sogar einer, der unter Pseudonym, der jetzt sogar im Rat sitzt oder die Piraten sogar irgendwo vertritt? Das kann er alles nicht beurteilen. Er kriegt das aber so mit und wir haben nur immer wieder die Möglichkeit zu sagen, nee, das ist keiner von uns. Aber selbst das können wir nicht mal definitiv sagen. Weil wir könnten ja nicht mal mehr bestimmt sagen, dass die Leute gar nicht Leute von uns sind. Die Möglichkeit haben wir gar nicht. Das steht immer schön darunter, die Meinung, die da geschrieben ist, ist nicht die Meinung der Partei. Aber wer liest das denn? Ja. Und das zeigt ja auch die Presse, wenn man sich das anguckt, die Medien zeigt, das sieht man da sehr deutlich, dass die häufig von verschiedenen Mailinglisten und so immer mal Sachen rausfischen und zwar durchaus auch immer mal wieder Sachen, wo man, wenn man sich drüber guckt, feststellt, das sind wahrscheinlich gar keine Piraten und wir wissen das auch alle, aber das ändert ja nichts, dass die Presse es einfach mal benutzt. Und auch das kann man da ein bisschen mit einschränken. Hast du mir meinen Namen genannt? Ja. Gut, das passt, weil ich kann darauf antworten. Das, was mich dabei immer ein bisschen stört, ist, das ist ja im Grunde, wenn wir das jetzt irgendwie so ein bisschen umzäunen würden und einschränken und da die Kommunikation anpassen, damit das Außenbild so, ich will jetzt keine Reizworte benutzen, die du dann als Affront jetzt verstehen könntest, aber wir hegen das so ein bisschen ein, damit bestimmte Dinge nicht passieren. Aber dummerweise wäre das an der Stelle ja gelogen, weil diese Dinge passieren ja. Also es gehört ja im Grunde auch so ein bisschen zu unserem Ziel, wie wir Politik machen wollen, dass Menschen sich an der Diskussion beteiligen. Und ich denke, wir verlangen ja auch, dass die Menschen so langsam aber sicher mal lernen, wie diese Kommunikation bestenfalls auszusehen hat. Und das fängt dummerweise auch irgendwo auf den Mailinglisten an. Also es geht... Ich sehe jetzt nicht, wo das ein Unterschied ist. Der Christian. Diese Menschen können sich auf der Mailingliste gern beteiligen. Sie müssen sich nur einen Account anlegen. Das ist gar kein Problem. Wir handhaben das alles weiter wie bisher. Wir können das dann immer noch moderieren oder wir können es lassen. Es geht ausschließlich um den Zugang über das Forum. Und insofern sehe ich da also diese Schwierigkeit gar nicht. Dann ganz kurz nur, weil du vorhin etwas gesagt hattest, von wegen, wir können da ja auch irgendwie was dran lernen und das ist sehr schön. Ich möchte nur nicht immer wieder die gleichen Leute darauf hinweisen, dass sie doch bitte einfach mal die Trolle doof sterben lassen. Ja, das ist schon schwierig genug so. Ja, und auch irgendwelche Ein-Wort-Antworten, ja, oder irgendwelche Verfluchungen oder sowas, oder hau doch ab, oder ich weiß nicht was, ist nicht zielführend. Ja, das an der Stelle nochmal. Deswegen halte ich das für wahrscheinlich das probateste Mittel, um eben nicht immer wieder darauf hinweisen zu müssen, dass man diesen Leuten tatsächlich nicht antworten muss und tatsächlich nicht und tatsächlich nicht. Ja, also ich glaube nämlich, dass wir die dadurch schon vertreiben werden. Ja, und dass dieses Vertreiben sich aber auch wirklich nur auf diejenigen bezieht, die so anonym agieren. Und das sind eben letztendlich nur die Trolle, während alle anderen die Möglichkeit haben, sich ganz normal anzumelden und gerne an den Diskussionen teilnehmen können. Und ich glaube, das wird funktionieren. Der Dirk. Erledigt, der Marc. Ich wollte nur klarstellen, dass es vielleicht, es ging mir nicht um das Verständnis für diese Menschen, die trollen, dass wir die einbinden und denen die Kommunikation beibringen, das wird uns nicht gelingen. Es geht darum, dass wir übrigens auch eben, dass das, was du immer wieder anmahnen musst, leider, auch möglicherweise immer wieder häufig bei denselben Menschen, diese Menschen, die dann eben nicht trollen, sondern auf der anderen Seite möglicherweise ganz gute Qualitäten haben, auch in der Diskussion, das vielleicht irgendwann lernen. Denn das müssen wir meines Erachtens lernen, weil wir diese Kommunikation nicht auf ewig oder immer so einhegen können, weil wir uns da doch immer wieder Strukturen annähern, die dann versuchen, irgendwas kontrollieren, irgendwie darauf Einfluss zu üben, weil die Menschen das nicht von selbst irgendwann hinbekommen. John? EU-Antrag auf Abstimmung. Ja. Wir das? Ich weiß gar nicht, ob wir den drin haben in der Geschäftsordnung. Ich gucke das nach, dann werden wir das wissen. Ersatzweise GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Oder Schließung der Rednerliste. Ja, Schließung der Rednerliste. Nur noch, ich bin auf der Rednerliste. Ja, ach du Scheiße, du wolltest die Abstimmung. Ja. Trotzdem ist ein GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste gestellt. Gibt es dazu Gegenrede? Okay, dann ist der Antrag angenommen und ich bin der letzte Redner. Damit ist ja viel gewonnen. Wolltest du mal einen Pizza holen gehen? Die haben wir dann aufgegessen, ist der fertig. Zwei Dinge. Zum einen ist das mit dem Lernen, nicht darauf zu antworten, so eine Sache. Wenn das irgendein Beitrag ist von irgendeinem Penner, wo es um mich geht, dann ist mir das egal, dann lasse ich das auch stehen. Wenn das aber darum geht, irgendwen anders hier anzupissen, dann kann ich das so schlecht da stehen lassen. Weil das bleibt dann auch unwidersprochen auf dieser Liste für alle lesbar da stehen, die keinen Filter gesetzt haben. Und das finde ich unsäglich. Und das zweite Argument zu Joachim, genauso wie wir gezwungen sind, den Scheiß von denen zu lesen, sollen die gezwungen sein, den Scheiß von uns zu lesen. Und dafür muss man sich halt anmelden. Übers Newsforum kann man das schön ausblenden. Das ist nichts anderes als Waffengleichheit, was wir hier herstellen. Ganz einfach. Und von daher bitte ich euch, den Antrag anzunehmen. gut, wir können zur Abstimmung kommen, weil Peter ist da jetzt zu Ende. Ich bitte um kein Zeichen, wer dem Antrag zustimmen möchte. Wer möchte dem Antrag nicht zustimmen, dem Antrag? Wer möchte sich enthalten? Dann ist das bei zwei Gegenstimmen so angenommen.